بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alles was gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Allahs Segen, Heil und Herzlichkeit an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In diesen paar Minuten, liebe Geschwister, möchten wir uns über den 13. Hadith unterhalten. Und zwar ist es ein Hadith überliefert von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ich lese einmal erstmal den Hadith vor und dann reden wir darüber. Überliefert von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm. Er sagte, ich hörte Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, bei Allah, ich bitte Allah am Tag wahrlich mehr als 70 Mal um Vergebung und wende mich ihm in Reue zu. Das ist von Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala überliefert. Gestern haben wir über die aufrichtige Reue gesprochen, über At-Tauba und was die Bedingungen dafür sind und wie man sie umzusetzen hat. Und heute möchten wir ein praktisches Beispiel haben, denn unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, hat ihn beschrieben als jemand, der den Koran umsetzt. Und das ist die Umsetzung von ihm. Aber zuerst möchten wir uns über den Überlieferer ein bisschen unterhalten. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Erstmal, das ist sein Beiname. Das heißt, er wird so genannt, wortwörtlich übersetzt. Abu Huraira bedeutet Vater eines Kätzchens, also einer kleinen Katze. Und das hängt damit zusammen, dass er radiallahu ta'ala anhu für seine Familie Schafe hütete. Okay? Und während des Hütens der Schafe hat er mit Kätzchen gespielt. Und deswegen hat man ihn genannt Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Insofern ist es einfach, dadurch ist er bekannt geworden. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum es viele verschiedene Meinungen darüber gibt, wie er wirklich heißt, sein richtiger Name. Und manche Ulama haben bevorzugt, dass sein richtiger Name ist Abdurrahman ibn Sakhr. Wallahu ta'ala alam. Er ist aus dem Stamm Daus, ein jemenitischer Stamm. Und er ist, radiallahu anhu, obwohl er so bekannt ist unter den Freunden des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dennoch hat er den Islam erst im 7. Jahr angenommen. Im 7. Jahr, das ist das Jahr, an dem Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen die Gunst erwiesen hat, Khaybar zu befreien und zu erobern. Und so war er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur circa 4 Jahre zusammen. Und er war, radiallahu anhu, bekannt dafür, dass er gestrebt hat, eifrig gestrebt hat nach dem Wissen. Denn nicht umsonst hat er eine prächtige Anzahl von Hadithen gesammelt. Diese Hadithe von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, manche Ulema haben gezählt und gesagt, es sind 5374 Hadithe. Und das ist absolut der Rekordreiter, wie man so sagt. Ja. Nun natürlich, die Zahl klingt sehr hoch, aber wenn man natürlich ein bisschen genauer reinschaut, dann ist die Zahl in Wirklichkeit viel geringer. Weil bei dieser Zahl, da sind alle Überlieferungen drin, ob sie authentisch sind oder nicht authentisch sind. Also stellt euch mal vor, im schlechtesten Fall, jemand lügt über dich 3000 Mal, ja? Dann hast du 3000 von 5000 Erlogene, das hast du ja niemals erzählt. Okay? Aber das ist, wie gesagt, das ist alles dabei, authentisch und nicht authentisch. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, und vielleicht werden wir mal einen Unterricht darüber machen, wieso überhaupt er so viele Hadithe überliefert hat. Es gibt viele Gründe, aber es gibt viele auch logische, nachvollziehbare Gründe. Erstens einmal, ich möchte das nicht unser Thema jetzt, aber ich möchte einen Grund diesbezüglich nennen für diejenigen Menschen, die Iman in ihrem Herzen haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ayatul Mu'mini Hubbul Ansar wa Ayatul Munafiqi Bughdul Ansar. Er sagte, das Zeichen eines Gläubigen ist es, die Ansar zu lieben, und das Zeichen eines Heuchlers ist es, die Ansar zu verabscheuen, wie Imam Bukhari rahimahullah ta'ala überliefert hat. Und Abu Huraira gehört zweifellos zu den Ansar, weil er war in Medina und er ist erst dort, oder besser gesagt, natürlich ist er nicht ursprünglich aus Medina, aber er ist keiner der Muhajirin, sondern er war schon dort und hat, wie gesagt, erst im 7. Jahr den Islam angenommen. Erst einmal natürlich, die Zahl ist nicht hoch. Die Zahl ist nicht hoch, also innerhalb eines Jahres. die Worte eines wenn du aufschreiben würdest, was der Khatib, der Moschee sagt, innerhalb von einem Jahr, ja, da kommst du auf mehr als 5000 Sätze. Innerhalb von einem Jahr. Okay? Nicht innerhalb von 4 Jahren. Aber nur, das ist nur nebenbei erwähnt. Aber einer der wesentlichen Gründe ist der folgende Grund. Und zwar diese Überlieferung, die ich euch jetzt vorlese, die ist überliefert worden in Sahih al-Bukhari. Sie ist sogar überliefert worden in Sahih Muslim. Also bei Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Er sagte, radiallahu ta'ala anhu, die Leute erzählen, er spricht selbst, Abu Huraira erzählt, die Leute erzählen, Abu Huraira erzählt viele Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also so als Art Kritik. Warum erzählt er so viel? Dann sagt er, bei Allah, wir werden uns bei Allah treffen. Gemeint ist, an dem Tag werden wir eine Auseinandersetzung haben und dann werden wir sehen, wer Recht hat. Derjenige, dem vorgeworfen wird, oder derjenige, dem es vorgeworfen wird. Oder der vorgeworfen hat. Sie sagen, er spricht selbst, sie sagen, warum überliefern die Muhajirun und die Ansar nicht so viele Hadithe? Er sagte, meine Geschwister von den Muhajirin, sie waren abgelenkt durch die Märkte. Und meine Geschwister von den Ansar, sie waren abgelenkt durch ihr eigenes Vermögen. Und ich, weil die Muhajirin, sie waren Händler. Weil sie kamen ja auch nach Medina mit nichts. Oder mit Geld, was sie haben, deswegen waren sie als Händler bekannt. Aber die Ansar, sie hatten Ländereien. Und so waren sie mit ihrer Landwirtschaft eher beschäftigt. Er sagte, ich aber war ein armer Mensch, der immer mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen war, selbst wenn ich nur eine Handvoll zu essen bekommen habe. Also er hat sich mit einer Handvoll Essen begnügt, Hauptsache er war immer mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und wenn sie weg waren, die Leute, war ich trotzdem anwesend. Und wenn sie etwas vergessen haben, habe ich es mir trotzdem gemerkt. Und eines Tages sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, sinngemäß, das sind meine Worte, ich werde jetzt ein Tuch aufspannen oder ein Tuch ausbreiten. Und, Entschuldigung, jeder Mensch, umgekehrt, jeder, der sein Tuch jetzt ausbreitet von seinem Kleid und es danach, nachdem er Prophet Hassan etwas Bestimmtes gesagt hat, sein Tuch ausbreitet, sein Kleid ausbreitet und es danach zusammennimmt, zusammenzieht und zu seiner Brust legt, an seine Brust drückt, der wird nie wieder vergessen, was ich ihm gesagt habe. Das war eines Tages in einer Sitzung mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Huraira radiallahu anhu sagte, ich habe das gemacht. Und dann sagte er, und ich schwöre bei demjenigen, der ihn mit der Wahrheit entsandt hat, ich habe von seinen Worten an diesem Tag bis zum heutigen Tag niemals etwas vergessen. Und hier, warum habe ich am Anfang gesagt, ein Beweis für die Leute, die Iman haben? Weil das ist ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, die Leute, das ist eine alte Angelegenheit. Schon früher haben Menschen gezweifelt an dem, was dieser edle Sahabi alles erzählt hat, weil er mehr erzählt hat als andere. Und heutzutage ebenfalls gibt es Heuchler, die dasselbe machen. Aber wie gesagt, warum sind das Heuchler? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass das Zeichen eines gläubigen Menschen ist es, die Ansar zu lieben, und das Zeichen eines Heuchlers ist es, die Ansar zu verabscheuen. Deswegen, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Wie dem auch sei, die Zeit ist ein bisschen vorangeschritten und deswegen ende ich an diesem Punkt. Entschuldigt mich, dass ich noch nicht zum Hadith an sich gekommen bin, aber das holen wir inshallah beim nächsten Mal nach. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.